Dort in unendlicher Höhe liegt eine Stadt, die ich im Glauben oft sehe. Dort möchte ich sein, um auszuruhen. Oh, wie gern, wie gern, wie gern würde ich schon dort mich freuen, in Gemeinschaft mit dem Herrn. Dort möchte ich sein, um auszuruhen. Oh, wie gern, wie gern, wie gern würde ich schon dort mich freuen, in Gemeinschaft mit dem Herrn. Wie soll ich sie nur beschreiben? Herrlich und schön, hier lässt das Auge sich weiten. Himmlische Stadt, nichts ist ihr gleich, und sie wächst, sie blüht, sie lebt, und ihr Glanz und ihre Schöne von der Erde mich erhebt. Himmlische Stadt, nichts ist ihr gleich, und sie wächst, sie blüht, sie lebt, und ihr Glanz und ihre Schöne von der Erde mich erhebt. Hier, oft ich müde schon werde und atme schwer auf dieser sündigen Erde, doch Tag für Tag mit meinem Herrn nur voran, voran, voran. Bald komm ich mit seiner Hilfe in der Heimat droben an. Doch Tag für Tag mit meinem Herrn nur voran, voran, voran. Bald komm ich mit seiner Hilfe in der Heimat droben an.